mag ich eben den Satz von Louis Pasteur sehr, dem großen Wissenschaftler, der gesagt hat, ja, es gibt Glückszufälle, aber sie sind besonders lieb zu vorbereiteten Gehirnen. Die zweite, das ist die dritte, ich habe sie nicht gemerkt. Ja, die schließt es leider nicht an. Also es war sehr schnell und sehr dicht, also ich bin mir ganz sicher, ob der Eindruck richtig ist. Ja. Aber ich glaube, so die Herangehensweise an die Sowjetunion, was ich grundsätzlich begrüße, wäre doch sehr, wie soll ich sagen, hegelianisch. Also bestimmte objektive Bedingungen produzieren bestimmte Politikformen, ein moralisches Urteil ist unangebracht. Das halte ich grundsätzlich für richtig, aber gibt es nicht doch einige Punkte in der Geschichte der Sowjetunion, wo sozusagen ein subjektiver Faktor Fehlentscheidungen in der sowjetischen Partei eine Rolle gespielt haben? Und ich meine jetzt weniger das, was üblicherweise Grundstadt war. Ich meine eher zum Beispiel sowas wie nach 45 Griechenland, Italien, Togliatti-Linie oder solche. Oder auch China oder irgendwas, ja, ja. Lenin ist mal gefragt worden, kann denn auch ein Satz von Marx und Engels falsch sein? Die Antwort lautet klar, jeder Einzelne muss der Kritik unterstehen. Das heißt, da der Abend nicht hieß, die Sowjetunion und wohin trieb sie, habe ich gesagt, gut, Oktoberrevolution. Und habe das angedeutet, was Sie gesagt haben. Ich weiß nicht, ob wir beide uns allein nur darüber einig werden könnten, schon über eine Tabelle, was waren die Fehler. Aber das Entscheidende ist was anderes als Antwort auf diese Frage. Also kurz gesagt, um mich dicht zu drücken, ja, es gab welche. Ich sehe manche, andere sehen andere und so weiter. Es ist Mist gebaut worden, es sind schlimme Dinge passiert. Ich erinnere mich immer an meine Kommunisten, die mir alles beigebracht haben. Da saß dann ein Trotzkist dabei und ein Stalinist. Und sie waren auf jeden Fall einig, die Sowjetunion ist eine Katastrophe. Das Schlimme war aber, dass sie gleichzeitig doch die einzigen waren, die das, wofür es stand, irgendwie verteidigt haben, in dem Umfeld, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und manchmal habe ich mir gewünscht, die würden schneller miteinander reden, sozusagen. Aber der entscheidende Punkt ist ein anderer, nämlich der am Anfang mit der moralischen Bewertung. Ich möchte es präzisieren. Ich habe ja vorhin gesagt, man kann gegen solche Sachen Recht haben. Gegen Sachen, die eine revolutionäre Organisation, eine revolutionäre Bewegung und so weiter macht, diese Elle anlegen, zu sagen Moral. Das meinte ich nicht zynisch. Ich meine, man kann tatsächlich Recht haben. Man kann tatsächlich sagen, irgendwas ist zu teuer. Man kann tatsächlich sagen, hier ist so viel Lebensglück zertrampelt oder die Aussichten darauf, dass das was bringt, sind so gering und so weiter, dass es nichts bringt, anderen Leuten sozusagen stellvertretend als die, die nun mal da an dem Steuer stehen, das zuzumuten, dass sie weiter irgendwie sich von außen so bedrohen lassen sollen oder von innen so zermürbt werden oder so lange arbeiten müssen oder was auch immer, damit wir auch einen Staudamm haben und so weiter. Aber das Entscheidende bei diesen moralischen Kategorien ist, ich finde schon, dass es welche gibt, aber sie sind niemals frei schwebend. Das heißt, wenn man, gerade wenn man Moral ernst nimmt, also ein Freund von mir hat mal gesagt, die einzigen wirklichen Idealisten sind die Materialisten, weil sie die einzigen sind, die unter die Bestimmung einer Idee des Lebens setzen wollen und dabei das Leben nicht ignorieren. Also gucken, geht es auch. Aber schon von der Idee aus. Das heißt, wenn ich moralischen Maßstab anlege, dann ist das einer, von dem ich mir jeden Moment klar sein muss, ich kriege den nur durchgesetzt, wenn es jemand macht. Und das führt zu einer dialektischen Herangehensweise an die Geschichte, die halt fehlt in diesen, alles was verloren hat, war falsch. So. Das heißt, ich wünsche mir manchmal den Gedanken, es kann auf etwas die richtige Seite gewesen sein, die verloren hat, und dann gucken wir inwiefern. Also wenn zum Beispiel eine unterernährte Fußballmannschaft gegen eine durchtrainierte und von irgendwem gesponserte Fußballmannschaft verliert, dann ist der typische intellektuellen Fehler zu sagen, die hatten bestimmt ein falsches Konzept. Ja. Und ich möchte einfach auf diese andere Seite ein bisschen gucken. Also das heißt, es ist Mist passiert. Und der Punkt ist, wir kommen nicht weiter, wenn wir die historische Analyse nicht in dieser Dialektik aus moralischer Bewertung und realer Einschätzung, was ist damals passiert, und immer wieder abgleichen mit dem, was wir heute sehen und wissen und so weiter, leisten kann. Und deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, dass aus diesen fast schon zwingenden Gründen man eigentlich überhaupt niemanden zuständig finden kann, darüber die Geschichte dieser Dinge zu schreiben, als die Leute, die ein Interesse daran haben, das Bestehende abzuschaffen. Also jedenfalls nicht Guido Knob. Bitte. Also vor der Zeit meiner, wenn man so will, marxistischer Politisierung hatte ich auch so eine, sagen wir mal, clownvermittelte Einstellung zu Lenin, obwohl es eigentlich vieles war, was auch mit bestimmten Sachen sympathisierte. Aber, und dann habe ich auf ein Buch eines, wie du selbst gesagt hast, eines ziemlich klugen, auch britischen Trotzkisten gestoßen. John Rees hieß der, und das hieß In Defense of October. Es ist eigentlich eine kleine Broschüre gewesen, Das gibt es auch auf Deutsch, Verteidigung des Oktobers heißt das. Das ist 70, 80 Seiten oder so etwas. Und ich war sehr beeindruckt von den, nicht nur also von den Tatsachen, sondern auch von der argumentativen Art und Weise, auf welche diese Tatsachen dargelegt werden. Dann habe ich eines Tages auch die ganze, das hatte so eine kleine Literatur, also so eine kleine Quellenangabe, wo die ganzen Schriften aufgeführt worden sind, aus denen die ganzen Daten jetzt geholt worden sind, da standen. Und ich bin dann zu der Staatsbibliothek zu Berlin mal gegangen, habe es verglichen und kam zum Schluss, dass eigentlich die Mehrheit waren so bürgerliche, zum Teil auch so amerikanische Quellen. Ne? Mhm. Damals noch übrigens, so, das ist so Anfang 80er Jahre auch so etwas geschrieben, das Buch. Er hat so Sachen zitiert wie den Bruce Lincoln, sein Buch Red Victory heißt, es ist eine so Geschichte des russischen Bürgerkriegs zwischen also unmittelbar nach der Oktoberrevolution. Und der hat sehr, sehr viele, also der Ries hatte natürlich, was ist die Interpretation und die Schlussfolgerungen aus diesen Tatsachen waren immer sehr anders als diejenigen von diesen bürgerlichen Historikern, aber er konnte sich immerhin auf dieses Material stützen. Das war schon, man kann nicht sagen, dass das keine Arbeiten waren, die jetzt nicht gewissen Grundprinzipien einer ehrlichen geschichtlichen Tatsachenforschung nicht, also dass an die nicht heranreichen würden, das kann man so nicht sagen. Und wenn ich das heute vergleiche mit der Situation heute, also ich habe den Eindruck, dass ich diese Situation, in der die heutige moderne Bourgeoisie wirklich auf der ganzen Linie inzwischen für so etwas nicht mehr für die Reaktion, das wäre ein Fortschritt für die heutigen Zustände, sondern wirklich für die zivilisatorische Regression steht, dass das auch in diesem, dass ein Symptom dessen auch in diesem ganzen geschichtlichen, akademischen Bereich zu sehen ist, der wirklich ein wo sich Dreistigkeiten inzwischen durchsetzen, die in dieser Zeit damals, wo Ries diese Quellen zitierte, mindestens in diesem akademischen, geschichtlichen Betrieb noch nicht möglich gewesen sein. Zum Beispiel jetzt ist diese neue Trotzki-Biografie von Robert Silvers erschienen und das ist wirklich, das hat überhaupt nichts mehr mit Geschichtsschreibung, auch nicht mit der Geschichtsschreibung eines Konservativen zu tun, das ist wirklich nur noch reine Character Assassination. Und das wird auch, und das wird mit einer, von einer, also aus einer Position gemacht, wo man den Eindruck hat, dass diese Leute wirklich daran glauben, sie sind wirklich die absolute Herrscher des Universums. Und sie können alles tun, sie können alles sagen und es gibt nichts und es gibt niemanden, das ihnen auf irgendeine Weise widersprechen kann, auf irgendeine Art und Weise, die gesellschaftliche Relevanz haben könnte. Mhm. Und sie treten auch genauso auf. Mhm. Also Robert Silvers, wenn er dann direkt mit der Kritik zum Beispiel gekontert wird und wo gesagt wird, das, was der gemacht, wenn das jetzt ein Student der Geschichte auf einem Institut für die Geschichte machen würde. Zum oder Beispiel, Bundesminister. Das würde bedeuten, dass, der würde jetzt die Professur verlieren oder so etwas. Der kann das einfach machen und der ist weiter Professor an der Oxford University, Geschichtsprofessor. Und es gibt überhaupt keine Konsequenzen. Ja, das ist gut, weil das bringt mich zurück zu der allerersten Sache jetzt. Also dieser Exkurs, den ich mal ausgeklammert habe, nämlich den Diskurs Streiten. Also die Frage, wie sieht eine kritische Debatte überhaupt aus über irgendwas. Dieser Verfall, den Sie konstatieren, der ist auf jeden Fall zu beobachten. Ich habe den in meiner Lebenszeit auch beobachtet. Also wenn ich mir überlege, was ein Geschichtslehrer erzählt hat, auch ein antikommunistischer, bei 1980 und was ich jetzt so mitkriege, was so erzählt wird, dann ist in der Tat sozusagen ein Nachlassen von Standards zu finden. Und vor allen Dingen auch eine immer unverhohlenere, ein Agenda-Setting, das sich auch einbekennt. Also Service, der dann bei der Buchvorstellung sagt, ja, in diesem Trotzki ist wohl noch Leben, obwohl er mit dem Eispickel eins übergekriegt hat, aber ich werde ihn jetzt erledigen. So, also das kann der bei der Vorstellung sagen, es ist jetzt völlig egal, was man von Trotzki hält, aber das ist sozusagen nicht das Bild eines Historikers, der irgendwie kompiliert und, ja, und dann die Söhne verwechselt und die, das ist einfach Dreck. So, also von der Recherche her. Und tatsächlich gibt es auch noch ein paar Fossilien in der Geschichtswissenschaft, auch in Amerika, durchaus auch antikommunistische Leute, die dann so entsetzt sind über dieses Zeug, was dabei rauskommt. Und in der Tat hat es viel damit zu tun, ich habe vorhin über Individuen gesprochen, über bedeutende Leute und über Bewegungen. Wir haben ja jetzt einen Zerfall, der sozusagen wieder die beiden Momente miteinander in ein ungutes Spiel bringt. Nämlich, es ist ja eine sehr verbreitete Propaganda, die so alles personalisiert. Also das heißt, sagen wir mal, von der Bloggeschichte bis zu Castingshows und so weiter, ist eigentlich die Lösung für irgendwelche gesellschaftlichen Probleme immer eine individuelle. Also es wird zum Beispiel gesagt, irgendwelche Strecken werden stillgelegt bei der Eisenbahn oder bei den Nahverkehrsbetrieben, weil da fahren ja zu wenige. De facto heißt es, die Leute müssen halt mit dem Auto fahren. Das privat lösen, was öffentlich zerbröselt. Wo Bewegungen am Boden liegen, wird atomisiert, werden die Leute vereinzelt und so weiter. Und dann wird gesagt, die Lösung ist nicht, dass irgendwie anständig ausgebildet wird, sondern du kannst doch tanzen und singen und ins Fernsehen kommen und dann schaffst du es nach oben. So, ja? Und wenn du ein skrupelloses Arschloch bist, wirst du auch Oxford-Historiker. Musst halt dann vor Dieter Bohlen irgendwie erfundene Zahlen vorlesen oder so. Diese Personalisierung sozusagen im Zusammenhang mit der Schwäche von Bewegungen, ich glaube tatsächlich, dass Bewegungen da was richten können. Dass diese Personalisierung sozusagen ein Problem ist. Dass sie ein Problem ist bis zu den Ritualen, die dann laufen, wenn man mal geschützte Räume hat und diskutieren kann. Also ich fand es vorhin tatsächlich humbling und Demut wachrufend, wenn jemand sagt, ich traue mich nicht wegen Rhetorik und irgendwie du schnatterst zu schnell und so weiter. Weil tatsächlich da eine Sitte eingebrochen ist, die viel zu tun hat, auch mit dieser Talkshow-Scheiße zum Beispiel, dass wer den anderen am besten abputzen kann, der hat dann recht. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, hat überhaupt nicht recht. Und die Vorstellung, dass das was mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Eine feministische Sozialistin, die ich kenne, hat vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass das erstens natürlich auch einfach Jungsspielchen sind. Also wer am lautesten, schnellsten, ornamentalsten brüllen kann und so weiter, der besetzt den Raum. Und dass das aber eben sozusagen im Einklang ist mit dieser Individualisierung, mit dieser Hardbody, mit dieser Gepanzertheit, mit der Leute sozusagen miteinander diskutieren und man sich schon doof vorkommt, wenn man sagt, ich habe eigentlich gar nichts dagegen zu sagen, aber ich würde gerne mit dir mal reden. Ja? Weil es schon gar nicht mehr vorgesehen ist in diesem hart, aber fair Scheiß. So. Und das Problem damit ist, dass dann noch gesagt wird, ja, das ist eben Meinungsfreiheit und so wird eben gebettelt. Nein. Wenn man auf die Quellen zurückgeht, Barbara und ich haben dieses Buch Implex geschrieben, sind zurückgegangen zur Aufklärung. Die Wörter heißen was völlig anderes, als was sie heute im Zirkus heißen. Meinungsfreiheit und Forschungsfreiheit zum Beispiel, auf die sich dann so ein Service berufen wird. Das hieß überhaupt nicht zum Beispiel, dass Springer jede Schweinerei drucken darf. Und dann ist es Meinungsfreiheit und der andere hat eine Seifenkiste an der Ecke oder einen Blog. Sondern es hieß zum Beispiel bei Leuten wie dem vorhin zitierten Thomas Paine, der hat einen tollen Text geschrieben über Meinungsfreiheit, keine Vorzensur. Das heißt, niemand darf mir vorher sagen, ob ich das sagen darf, aber ich bin dann verantwortlich für das, was ich gesagt habe. Und wenn ich ein Schwein bin und ein Hetzer und sonst was, dann gibt es eben soziale Instanzen, Bewegungen, Boykottformen und so weiter, die mir dann schon sagen werden, was Sache ist. So. Das heißt, die Vorstellung zum Beispiel auch von öffentlicher Debatte war keineswegs die, zwei boxen sich und einer bleibt blutig liegen und es sei denn, er ist irgendwie, einer Geißler ist da immer so ein bisschen wie dieser Ritter in Ritter des, der Kokosnuss von Monty Python, der schon keine Arme und Beine mehr hat. Stock 21! Komm zurück, fight! So ist ja auch der Weltkommunismus, also eigentlich ist das super. Und wer weiß, Arme und Beine können ja nachwachsen, wenn oben Nahrung und so. Aber der entscheidende Punkt ist, das Meinungsfreiheitsmodell war gar nicht das Modell. Zwei schlagen sich und der den anderen alle Macht hat gewonnen. Sondern es war das Modell, zwei tragen vor dem, und das hieß damals so Richterstuhl der Vernunft. Das heißt aber von einer informierten Öffentlichkeit, von Leuten, die, und das ist wichtig, weil Sprachzerfall, was zu sagen haben in beiden Sinnen. Also es wird ja immer so gesagt, die Sprache verfällt hier so, die Leute twittern nur noch und so. Das ist natürlich auch wieder ein technischer Sachverhalt, der für einen Sozialen einsteht. Fakt ist nämlich, wenn es sowieso scheißegal ist, was ich denke, brauche ich es auch nicht gut formulieren. Also die Vorstellung, dass wenn ich irgendwie sieben Nebensätze bilden kann, dann werde ich schon, das ist wieder diese Dieter Bohlen-Nummer, dann schaffe ich den Aufstieg. Überhaupt nicht. Ich kenne Leute, die können wunderbar reden, die haben halt nichts zu melden. So, und ich kenne debile Vollidioten, die irgendwo auf dem Podium sitzen und zum hundertsten Mal denselben Scheiß erzählen, aber weil sie den entsprechenden Buchverlag haben und Sarrazin heißen. Oder, ja, so. Und die Idee war also nicht, let's you and him fight, sondern put forward your case. Das ist was völlig anderes. Wie zwei Anwälte. Vor Gericht ist ja auch nicht so, die hauen sich die Fresse ein, sondern jeder hält ein Plädoyer und dann gibt es Gutachter und so weiter. Und es ist die Aufgabe, glaube ich, von Räumen wie diesem hier und von Zeitungen wie der Zeit und der Jungen Welt und von uns einfach dieses Klima zu stören. Und um zu sagen, es geht um diese bewegungsförmigen Geschichten, es geht um die programmatischen Geschichten und nicht um diese Character Assassination oder auch Heiligsprechung, das ist die andere Seite der Character Assassination. Ich finde es genauso scheiße, wenn gesagt wird, die sieben niemals irrenden gerechten Betschwestern, die immer Recht gehabt haben oder so, das ist genauso ein Mist. Aber das Ergebnis ist eben, dass man ich habe den Tiefpunkt dieser Personalisierung, meine ich, gefunden zu haben. Nämlich ein Buch über Lenin, also das ist noch schöner als das Servicebuch über Trotzki. Ja. Die Verfasserin ist zuständig für Specialist in Russian History und so weiter, ja, ist ja egal, also jedenfalls zuständig. Und die schreibt dann über den todkranken Lenin Folgendes. Und das muss man halt mit den entsprechenden Augen lesen. Also das ist sozusagen der Punkt, wo ich sagen würde, da sollten wir spätestens was merken. So, also Hirnschlag, sitzt im Rollstuhl und so weiter. Und dann entblödet sich diese Person nicht, zu schreiben, in the end, the brilliant brain that had turned out 10 million words of political argumentation, das hängt auch wieder mit dem Leistungsprinzip zusammen, viele Worte, egal was es sind, published across 55 volumes of collected essays, pamphlets, and has burned out. The final photographs taken of him show a confused and helpless cripple, deprived of the power of speech and with an insane fixed stare. So. Und so lustig das ist, übersetzen, die letzten Bilder von ihm zeigen einen verwirrten und hilflosen Krüppel, der nicht mehr sprechen kann und wie ein Irrsinniger gerade ausstarrt. So, der Punkt ist, irgendein Springer-Drecksack geht mit einer Fotokamera irgendwo in einem alten Hospiz, fotografiert jemand und dann können die das sabbern. Also da muss man einfach den Ton hören. Ja. Das ist, wo Guido Knopp hin will. Und gegen sowas gibt es nicht nur den Abend, sondern die Zeitung und den Versuch, das Ende. Also. Wann ist das Buch erschienen? Welcher Verlag ist das? 2010. Das ist der Verlag Basic Books. Ach, das ist eine große Bildungsinstanz in den amerikanischen Ländern. Also sowas wie Klett Cotta oder so. Also so Lehr-Schulbücher. So, also. Wie ist denn der Titel von dem? Der Titel ist sehr schön. Conspirator. Lenin in Exile. Als Verschwörer. Also diese alte Geschichte, sozusagen, dass das eine blankistische Verschwörung war, die ganze Geschichte. Also die Deutschen haben ein bisschen Geld gegeben, drei Leute haben die Revolution gemacht und die Russen, weil sie es halt gewohnt sind, wenn oben einer steht und schreit, dann marschieren sie alle nach links, das letzte Mal alle nach rechts marschiert und so weiter. Wie sich das dann 70 Jahre halten konnte, keiner weiß es, aber der entscheidende Punkt ist, das ist diese Personalisierung. Also Verschwörer. Und bei denen, die Verschwörer sagen, fehlen eben immer, und deswegen war mir das heute Abend so wichtig, bei aller Parteinahme sozusagen und zu sagen, lenischer Flügel und so weiter, halt auch zu sagen, Moment, größte politische Streikwelle in der bisherigen Geschichte von 1912 bis 1916. Also nicht drei Verschwörer, die dann am Ende im Rollstuhl, so. Ja. Gibt es noch Wortmeldungen oder hast du noch das Exkurs auf Lager? Zum Versuchen, die junge Welt in die Gewinnzone zu trinken. Ah, da ist noch eine Wortmeldung. Ich würde sagen, genau. War noch eine? Eine habe ich jetzt gesehen. Okay, dann nehmen wir die als letzte. Bei der Oktoberrevolution ist die Losung Brot und Frieden irgendwie. Ich kann es auch zusammenfassen, oder? Ja. Also auf jeden Fall die Losung Brot und Frieden, ja, hinter der sich alle versammelt haben irgendwie und dann ging es los irgendwie. Siehst du im Moment in Europa oder vielleicht sogar in Deutschland irgendwelche Kämpfe, die das Potenzial haben, irgendwie, naja, keine Oktoberrevolution, aber schon irgendwie was Größeres, Dauerhaftes loszutreten, also seien es jetzt Krisen- und Sozialproteste in Südeuropa oder irgendwie Kämpfe, die im Moment auch relativ radikal in Deutschland geführt werden, also Flüchtlingsproteste oder Proteste gegen steigende Mieten, so eine Sache irgendwie, also siehst du da irgendwo Potenzial, dass du das etwas ausdeckst? Ja, also Feldherrnhügel, wie gesagt, mache ich nicht gerne, aber die Frage war, gibt es irgendwas, was heute vergleichbar ist dem Superhit der Bolschewiki Brot und Frieden, was sofort alle mitsingen können? Und gibt es konkrete Kämpfe, die sozusagen in diese Richtung weisen, zum Beispiel Flüchtlingsproteste und so weiter? Interessant ist ja schon, dass tatsächlich immer sozusagen linke Abspaltungen von eingeschlafenen sozialen Bewegungen sich häufig an solchen Evergreens dann entzünden. Also die USPD zum Beispiel als Abspaltung von der SPD ist tatsächlich auch entstanden aus einer Sozialschweinerei und aus der Kriegsschweinerei der SPD. Die Sozialschweinerei habe ich vergessen, aber man kann sie nachlesen. Es war irgendein Wortbruch der Sozialdemokraten, die das ja gut kann, die SPD. Interessant, dass das mit dem Flüchtlingsding kam als Frage. Ich glaube tatsächlich, die Situation, die wir gerade haben, die habe ich beschrieben mit Land A, Land B und dann wird die Produktion verlagert und dann wird sozusagen plötzlich wieder interessant, was die Transportleute machen. Ich glaube tatsächlich, dass der Effekt dieser Raumordnerei, also dass es häufig der Fall ist, so wie diese russische Geheimdienstgeschichte unterm Zahn dazu geführt hat, dass die Leute kollektiver handeln lernen. Dass die ganze Raumordnerei, die Marktbereinigerei, das Aufräumen nach Osten hin und so weiter, jetzt die ersten Effekte hat, die ärmeren Regionen und so weiter, dass die Kurzschlüsse passieren zwischen Griechenland und diesem Dreckszentrum hier, in dem wir hier sind und so weiter. Das ist für mich ein immens hoffnungsvolles Zeichen, weil das Hase- und Igel-Spiel nicht mehr funktioniert dann irgendwann. Also weil sozusagen diese Idee, die Kosten für die Schweinereien immer irgendwo hin zu exportieren, wo man die Leute nicht sieht und wo man mit denen, wo dieser sozusagen die Connection halt gebrochen ist und das Gegeneinander ausspielen funktioniert, dass ich da das erste Mal sehe, bis hin zu, da gab es doch irgendeinen deutschen Politiker, der in Griechenland und so weiter, auf einer Demo und so weiter. Also dass sozusagen auf der Ebene der Demonstrationen, auch der Streiks, die angesprochen worden sind, und auf der Ebene tatsächlich der Debatte in so einer Zeitung oder auch an ganz anderen Orten ein Bewusstsein dafür da ist, dass man eben nicht zuerst Grieche ist und zuerst Deutscher und sonst was alles, sondern dass diese Fragen, die ich vorhin mit Besitzende, Besitzlose und so weiter genannt habe und die eben übergreifend das Ding mit organisieren, dass die ein Thema werden, nicht nur in irgendwelchen schlauen Büchern, die daran immer wieder so kasperlemäßig erinnern, sondern im konkreten Leben von Leuten, die politisch sich wehren. In Oktober sehe ich im Moment nicht, aber vielleicht doch ein Schlusswort von mir jetzt zu sozusagen historischem Auf und Ab. Louise Michel, Pariser Kommune, im Blut ersäuft worden, dieser erste Versuch der Selbstregierung von Nichtbesitzenden in der Neuzeit. Sie mehrfach verhaftet, deportiert, Ärger. 1905 auf dem Sterbebett sagt ihr jemand da, Russland irgendwie, irgendwas. Und sie so, na jetzt kann ich sterben, gut, also es geht weiter. Ich bedanke mich bei unserem Referenten, ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart, um wie gesagt mit uns gemeinsam und dem Referenten an dieses epochale Ereignis von 95 Jahren zu erinnern. Wie gesagt, wir werden jetzt hier noch ein bisschen Sowjet-Lounge machen, Musik spielen. Wir treffen uns in 5 Jahren zum 100. bei der Jungen Welt, die es dann hier noch gibt. Da brauchen wir hoffentlich einen sehr viel größeren Saal, aber die Junge Welt wird sicher bis dahin noch zu einem multinationalen Medienkonzern kommunistische Ausrichtung ausgeprägt haben. Ihr habt alle schon einen Obolus am Einlass gelassen und ihr seid jetzt auch noch angehalten, wie gesagt, viel Geld hier für Getränke zu lassen. Trotzdem möchte ich mein schönes Basecap noch mal kurz durch die Menschenmenge gehen lassen, weil leider auch im Kapitalismus die revolutionäre politische Agitation Geld kostet und wir vorhaben, am nächsten 1. Mai zusammen mit 40.000 bis 400.000 Gleichgesinnten den Bundestag zu besetzen und das aber einige tausend Euro kosten wird. Gebe ich jetzt noch mal mein Basecamp rum, da wir sammeln für die 1. Mai-Demonstration 2013. Wir haben von Lenin gelernt, man muss langfristig vorausplanen, revolutionäre Aufbauprozesse und Organisierungsprozesse voranschieben. Das tun wir. Wir denken, dass sich die Krise des deutschen Imperialismus zuspitzen wird und dass auch die Friedhofsruhe hier auf den deutschen Straßen in den nächsten Jahren nachlassen wird und deswegen revolutionäre Agitation, Propaganda und doch Aktion notwendiger wird. Immer extrem notwendig ist, aber natürlich auch heute. Ja, und ansonsten, wie gesagt, möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass wir am Sonntag um 14 Uhr uns am Flüchtlingscamp am Oranienplatz treffen, um gegen die Verstrickung oder die Aufrüstung des deutschen Staates von Nazi-Terrorbanden und das gesellschaftliche Problem des Rassismus zu demonstrieren. Ja, und ansonsten gibt es jetzt Musik und Getränke und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Ja, und das Ganze haben wir aufgenommen und aufgezeichnet. Es erscheint zum Jahrestag der Oktoberrevolution gedruckt, glaube ich, in der Jungen Welt und dann einige Tage später in leicht geänderter Fassung und einige Tage später als Videostream auf der Webseite arab.antifa.de. Dankeschön. Wie viel Was ist denn das?